Frau Hustekuchens Leben mit Frosch, 18. Juli 2014. Keine Worte. Es ist passiert, das Schreckliche, vor dem alle Mütter Angst haben. Einer aus unserem Forum hat ihren Sohn zu Grabe getragen, kurz nach seiner Taufe, wahrscheinlich plötzlicher Kindstod. So entsetzlich, so grausam, so unfassbar. Wir sind alle traurig und bestürzt und rennen schnell nach unseren Kindern sehen und unsere Babys umarmen. Der Frosch turnt vor mir durchs Wohnzimmer und räumt mit großer Konzentration alle Tische und Regale aus, die er sieht. Ich bin sehr froh, dass er das tut. Diese unendliche, dunkle, finstere Leere, die in einem Herzen entsteht, wenn ein kleiner Mensch für immer geht, mag ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man von seinem eigenen Baby getrennt wird, unrettbar getrennt wird. Wenn da keiner mehr ist, mit dem man dessen ersten Geburtstag feiern kann. Wenn da keiner mehr erste Schritte machen, erste Worte sagen, das erste Mal die Couch anmalen oder zum ersten Mal aufs Töpfchen gehen wird. Wie mag das sein, sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen? Zu wissen, der kleine Körper, den man eben noch in seinem Bauch getragen und dann in seinen Armen gewiegt hat, liegt jetzt seelenlos in einer Holzkiste, ganz allein in der kalten Erde. Kann eine Mutter so etwas überhaupt verkraften? Und wenn ja, wie geht das? Das Schicksal ist in diesem Fall mit Verlaub ein großes Arschloch. Wir sind in Gedanken bei Mama und Sohn. Ihr seid vielleicht getrennt worden, aber eure Liebe wird euch ewig miteinander verbinden.